Das Herz des Mr. Barclay. Ein Hörspiel nach einer Novelle von Edgar Allan Poe. Manuskript Peter Paul Althaus. Die Personen und ihre Darsteller sind Mr. Ope, Fritz Tillmann. Der Inspektor, Peter Sandberg. Der Sergeant, Heinz Detlef Jürgensen. Und Regie, Kurt Götz Pflug. Entschuldigen Sie die Unordnung. Ich hatte mit dem hohen Besuch der Polizei zu so später Stunde nicht mehr gerechnet. Aber Mr. Ope, die Sache hat sich ja völlig geklärt. Hier brauchen wir doch nichts mehr zu suchen. Oh, bitte, Inspektor. Sie haben das ganze Haus durchsucht. Nun müssen Sie auch noch mein Zimmer untersuchen. Bitte sehr, viel war ja nicht zu zeigen in diesem kleinen baufälligen Kasten. Der Keller, das Zimmer unten, der Verschlag, das Haus hat praktisch nur drei Räume. Oder wenn Sie wollen, nur zwei. Unten das Zimmer von Mr. Barclay und hier oben mein Zimmer. Das Haus ist früher mal so eine Art Stall gewesen. Bitte, sehen Sie sich nach Herzenslust um. Sie werden auch hier nichts finden. Keine Spuren eines Verbrechens. Aber davon hat ja niemand geredet, Mr. Ope. Wir sind überzeugt, dass es sich um ein Missverständnis gehandelt hat. Aber wenn bei uns eine Anzeige einläuft, ja, dann müssen wir der Anzeige nachgehen. Also selbstverständlich, selbstverständlich, Inspektor. Und eben darum bitte ich Sie, auch mein Zimmer gründlich zu durchsuchen. Oder von Ihrem Sergeanten durchsuchen zu lassen. Also dem entgeht bestimmt nichts. Dem war sogar der Mäusedreck im Keller verdächtig. Nicht wahr, Sergeant? Also wenn ich Ihnen keine plausible Erklärung für meinen Schrei hätte geben können, dann säße ich vielleicht schon hinter Schloss und Riegel. Ja, meine Herren, ich möchte den sehen, der keinen Schrei ausstößt, wenn er träumt, er würde ermordet. Also setzen Sie sich doch, Inspektor. Na, danke, wir gehen ja gleich wieder. Und Sie, Sergeant? Tun Sie Ihren Gefühlen keinen Zwang an. Untersuchen Sie. Wollen Sie eine Zigarette dabei rauchen? Kommen Sie. Hier, bitte. Dankeschön. Und Sie, Inspektor? Nein, vielen Dank. Wie wär's mit Ihnen? Na? Nicht? Nein? Zigarre vielleicht? Auch nicht? Sie sind doch schon beinahe nicht mehr im Dienst. Da können Sie doch unbedenklich... Nein? Aber Sie sagten doch eben auf der Treppe, dass diese Hausdurchsuchung heute Ihre letzte Amtshandlung wäre. Ja, ja, das habe ich allerdings gesagt. Aber wissen Sie, bei der Polizei kann man nie wissen, was die letzte Amtshandlung am Tage ist. Der Tag der Polizei ist lang. Ja, da haben Sie allerdings recht. Die Polizei hat sozusagen immer Dienst, aber nichtsdestoweniger... Ein Polizist ist sogar noch im Nachthemd im Dienst. Um demzufolge auch beim Essen und Trinken und... Ach, apropos Trinken, wie wär's mit einem Schlückchen Whisky, meine Herren? Ich hatte gerade, bevor Sie kamen, eine Flasche aufgemacht, um mich von dem Schreck meines Traumes zu erholen, meine Herren. Ja, also ich... Meine Herren, ich bin weiß Gott... Kein furchtsamer Mensch. Ich möchte fast behaupten, dass ich einer von den wenigen Menschen bin, die das Gefühl der Angst nicht einmal dem Namen nach kennen. Aber wenn das nachts etwas Unfassbares, Dunkles, Unheimliches und sei es auch nur im Traum auf einen zukommt, also dann schreien Sie auch, meine Herren. Also, wie wär's mit einer kleinen Stärkung? Ja, also ich für meine Person danke. Ich muss meinen Rapport noch fertig machen. Ihr Rapport über den Fall Ob? Das ist doch das Einfachste von der Welt. Na, warten Sie, den diktiere ich Ihnen. Mordfall Edgar Allan Ope. Punkt. Der Ermordete Edgar Allan Ope. Punkt. Der Mörder Edgar Allan Ope. Punkt. Ort des Verbrechens im Traum. Ausrufezeichen. Ja, wenn es so einfach wäre. Ach, Mr. Ope, Sie nehmen die Sache mit Humor. Neulich mussten wir auf eine ähnliche Anzeige nachts zum Spenglermeister. Auch Hausdurchsuchung, auch Fehlanzeige. Aber der Mann hat fast einen Tobsuchtsanfall bekommen. Na, weil Sie nicht gefunden haben? Also den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun, einen Tobsuchtsanfall zu bekommen, weil Sie hier nichts finden. Sie haben Humor. Habe ich. Habe ich auch. Wissen Sie denn, was Humor ist? Humor ist, wenn man vor nichts Angst hat. Die Polizei hat zwar auch keine Angst, aber die Polizei hat keinen Humor. Wie meinen Sie das? Die Polizei hat keinen Humor. Humor ist Latein und heißt Feuchtigkeit. Die Polizei hat viel zu wenig Feuchtigkeit, meine Herren. Die Polizei muss mehr Feuchtigkeit haben, meine Herren. Also, wo habe ich denn die Gläser? Na, gleich werde ich Ihnen... Zu spät, Mr. Ope. Wieso? Was meinen Sie damit? Zu spät? Schon nach 12. Haben Sie ein Gelübde getan, nach 12 nichts mehr zu trinken? Für einen guten alten Scotch Whisky White Label Extra 3 ist es nie zu spät. Aber nun nehmen Sie doch endlich Platz, meine Herren. Kommen Sie. Also, meine Herrschaften, bitte Ihre Gläser. Ach so, ich habe noch gar keine Gläser gegeben. Moment. Bitte. Bitte hier, Inspektor. Dankeschön. Danke. Bitte, Sergeant. Danke sehr. Bitte nehmen Sie. Bitte, das ist keine Beamtenbestechung. Das ist nur eine kleine Gegengabe für die viele Mühe, die Sie sich haben machen müssen bei der erfolglosen Hausdurchsuchung. Lassen Sie sich einchecken. Kommen Sie. So. Danke. Danke, genug. Danke. Sie gießen ja über, Mr. O. Warum lächeln Sie, Inspektor? Finden Sie es komisch, dass ein Bürger, den die Polizei nachts heimsucht, die Höflichkeit besitzt, die Polizei als seinen Gast zu betrachten? Na, vielleicht haben Sie recht. Vielleicht ist es komisch. Prost, meine Herren. Zum Wohl. Hoppla. Sie hatten vorher schon getrunken, ehe wir kamen, nicht wahr? Nein. Warum? Och, ich meinte nur so. Weil schon ein Viertel aus der Flasche heraus war, ehe ich ihn eingoss? Sie ist mir bei meinem Korken umgefallen, die Flasche. Und da Flüssigkeiten bekanntlich das Bestreben haben, aus umgefallenen Flaschen herauszufließen. So genau wollte ich es nun wiederum gar nicht wissen. Nett haben Sie es hier oben. Gemütlich, richtig gemütlich. Finden Sie? Freut mich. Ja, ja, sehr gemütlich. Nur wenn der Wind ums Haus heult und die Fensterläden klappern, dann, naja. Prost, meine Herren. Prost. Wohlsein. Prost. Nun, aber nun sagen Sie mal, wer hat denn diese alberne Anzeige, dass hier im Haus ein Verbrechen geschehen sein müsste, eigentlich erstattet? Nur weil man einen Schrei gehört haben will. Aber, das ist doch jetzt unwichtig. Die Sache ist ja vollständig geklärt und erledigt. Allerdings. Ich würde aber gerne wissen, wer schuld daran ist, dass Sie zu so später Stunde noch harmlose Bürger aus dem Schlaf holen, um für nichts und wieder nichts eine Haussuchung abzuhalten. Wenn Sie es durchaus wissen wollen, eine Dame, die mir den besten Nullover meines Lebens vermasselt hat. Wir saßen gerade beim Skat und es hätte mit dem Teufel zugehen müssen, wenn ich meinen Nullover aus der Hand nicht gewonnen hätte. Ich hatte die ganze Pikflöte und die blanke Kreuz 7 und die blanke Herz 7 in der Hand. Und in das Spiel hinein platzt diese Mrs. Atkinson. Ah, die Bucklige, die Blissé-Büglerin von nebenan. Nee, bucklig ist sie nicht gewesen. Aber sie hält sich so krumm, dass sie gut und gern für bucklig gehen kann. Sie mögen die Frau anscheinend nicht sehr. Na, was heißt mögen oder nicht mögen? Sie ist mir unappetitlich, die Dame. Sie beleidigt meinen Schönheitssinn. Haben Sie einen so empfindlichen Schönheitssinn? Sind Sie Künstler, Maler? Ich dachte, Sie sind Kriminalist, Inspektor. Also wenn ich Maler wäre, so hätten Sie doch Malutensilien sehen müssen. Nein, ich bin Privatgelehrter. Sie brauchen sich gar nicht nach Büchern umzusehen. Ich habe keine Bücher. Ich beschäftige mich mit Ophthalmologie. Augenlehre? Ja. Bei Augenlehre fällt mir ein, die Frau, die Mrs. Atkinson, schielt. Ach, die Frau schielt nicht nur, es sind nicht nur die Augen. Der ganze Kopf ist nicht in Ordnung. So? Ist ja auch kein Wunder. Wie kann eine schielende Frau überhaupt so einen Beruf ergreifen und Plissé-Plätterin werden, wo es bei jeder Falte auf die korrekteste Gradlinigkeit ankommt? Übrigens muss man auch mit gesunden Augen bei dem Beruf wahnsinnig werden, auf die Dauer. Zwangsläufig. Abgesehen davon, dass sie mir meinen Nullover vermasselt hat, schien sie ganz vernünftig zu sein, nicht wahr, Inspektor? Ja, sie schilderte ihre Beobachtungen durchaus klar und präzise. Aber das ist ja gerade das Kennzeichen von Verrücktheit, Inspektor. Ich sage Ihnen, es gibt Irre, denen man nichts anmerkt. Gefährliche Wahnsinnige, die nach außen hin so vernünftig wirken wie Sie und ich, meine Herren. Na, darf man fragen, wie die Meldung oder die Anzeige von Mrs. Atkinson lautete? Ich meine, was sie alles beobachtet hat oder beobachtet haben will? Ich habe Ihnen das doch alles schon bei unserem Kommen gesagt. Ja, aber nur so im Allgemeinen und ohne die Dame Atkinson zu erwähnen. Neben Ihnen stehen Zigarren, Sergeant. Wenn Sie mal zur Abwechslung eine Zigarre rauchen wollen, bitte. Dankeschön. Also, es ist doch kein Dienstgeheimnis, was sich Mrs. Atkinson zusammengefaselt hat. Dienstgeheimnis? Nee, danke, ich hab's selbst frei. Nee. Dienstgeheimnis kommt da jetzt nicht mehr in Frage. Sie hat gesagt, und sie hätte bei offenem Fenster noch genäht und auf einmal, Punkt 12 beim Glockenschlag von St. Martins, hätte sie hier aus dem Haus einen grässlichen Schrei gehört und... Sehen Sie, da haben Sie schon wieder einen Beweis Ihrer Verrücktheit. Wer setzt sich denn um diese Jahreszeit noch nachts ans offene Fenster? Die Frau hat überhöhten Blutdruck und dabei sieht sie Gespenster und hört akustische Täuschungen. Der Schrei, den Mrs. Atkinson gehört hat, war keine akustische Täuschung, Mr. Ope. Sie haben doch gerade erklärt, dass Sie den Schrei selber ausgestoßen haben. Ja, da müssen Sie doch am besten wissen, dass es keine akustische Täuschung war, was Mrs. Atkinson gehört hat. Aber es war eine akustische Täuschung, dass hier im Hause ein Verbrechen begangen worden sein soll. Nein, das war auch keine akustische Täuschung. Sondern? No, das war eine Vermutung von Mrs. Atkinson, eine naheliegende Vermutung. No, es ist doch naheliegend, dass jemand, der nachts aus einem Haus einen Schrei hört... Inspektor, wenn alle verrückten Weiber, alle Schreie, die nachts um 12 ausgestoßen werden, und es werden viele Schreie ausgestoßen in der Welt, nachts um 12, Schreie von gebärdenden Frauen, Schreie von Sterbenden, also wenn alle Wutschreie, alle Lustschreie, alle Angstschreie, also was wollte ich noch sagen? Ja, wenn alle verrückten Weiber, alle Schreie, die nachts ausgestoßen werden, der Polizei melden wollten, weil sie ein Verbrechen dahinter wittern, da müsste die Polizei langsam selber verrückt werden. Also das müssen Sie doch zugeben. Naja, die Frau kam ja nicht nur wegen des Schreis. Sie hatte auch Klopfgeräusche gehört, die ihr verdächtig vorgekommen waren. Die verdächtigen Klopfgeräusche? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie Ihren losen Bettpfosten festgenagelt haben. Jawohl. Wollen Sie das Bett untersuchen? Bitte. Was ist daran zu sehen? Feststellen, ob der Pfosten heute oder gestern oder vorgestern angenagelt ist, kann man ja doch nicht. Nein, das müssen Sie mir schon so glauben. Das kann man allerdings nicht feststellen, wann ich den Bettpfosten festgenagelt habe. Ich bin so erschreckt aus meinem Traum aufgefahren, dass beinahe die ganze Bettlade zusammengekracht wäre. Hey, Mr. Oak, das ist nun wahrhaftig kein Verbrechen, dass Sie Ihren wackelig gewordenen Bettpfosten repariert haben. Also so sehr zum Lachen ist das durchaus nicht, Herr Jan. Dem nächsten Inspektor wird man doch die Schuster und Tischler wegen Mordes verdächtigen, wenn sie abends nach Feierabend noch ein wenig weiterarbeiten müssen. Von Mord hat die Frau nichts gesagt, Mr. Oak. Aber gemeint! Sie ist so verrückt! Ach, wissen Sie, uns bei der Polizei ist es schon lieber, es meldet einer was zu viel als zu wenig. Damit die Polizei dann nachts in die Häuser von unschuldig Verdächtigen gehen muss, um festzustellen, dass ein harmloser Bürger im Traum einen Schrei ausgestoßen und einen Bettpfosten angenagelt hat. Also, zur Gesundheit, meine Herren. Trinken wir doch mal aus. Kommen Sie. Zum Wohle. Zum Wohle. Zum Wohle. Darf ich Ihnen noch einen eingießen, Inspektor? Auf einem Bein kann man nicht stehen. Und mit zwei Whisky im Leibe kann ich nicht denken. Nein, danke. Man soll nicht zu viel denken. Leute, die zu viel denken, sagt Shakespeare, sind... gefährlich? Wieso? Sagt Shakespeare. Ach ja. Dichter schreiben vieles, was nicht stimmt. Sie haben das Zitat gebracht. Nicht ich. Zitate würzen die Konversation. Allerdings. Also kein Whisky mehr, Inspektor. Nein. Sergeant, wenn Ihr Inspektor streikt, dann müssen Sie wenigstens noch einen nehmen. Da geben Sie schon her. Kommen Sie, das Glas kommt. Darf ich, Inspektor? Na, wenn Mr. Oak darauf besteht, weil er selber noch einen nehmen will. Prost, Sergeant. Wo denn? Auf Ihre ganz persönliche Gesundheit, Inspektor. Danke. Sagen Sie, Mr. Oak, wohin ist eigentlich dieser Mr. Beardley gereist? Beardley? Beardley, ich kenne keinen Mr. Beardley. Mr. Beardley, der unten wohnt. Ach, Sie meinen den alten Barclay? Barclay? Na, wie kommen Sie auf einmal auf den? Na, was geht uns der alte Barclay an, wo wir jetzt so friedlich beieinander sitzen? Er ist verreist, das wissen Sie ja schon. Allerdings. Aber ich wüsste gern, wohin er gereist ist. Mrs. Atkinson ließ übrigens verlauten, er sei in letzter Zeit bettlägerig gewesen. Krank. Ja? So? Ja. Ach ja, deswegen wird er wohl verreist sein. Ja, richtig, richtig. Er hat es am Herzen. Irgendwas Neurotisches. Eine Herzneurose. Ja, jetzt entsinne ich mich. Er wollte zu einem befreundeten Arzt fahren. Ein Nervenarzt oder ich weiß es nicht. Macht es Ihnen was aus, wenn ich einen Augenblick das Fenster öffne? Es wird ein bisschen warm hier. Bitte, bitte, bitte. Wird er lange bleiben? Warten Sie mal. Seltsam, der Wind pfeift. Wind? Ich höre keinen Wind. Nein? Sonderbar. Ach, soll das sonst sein als der Wind? Akustische Täuschung kommt vor. Und Sie, Jason? Hören Sie auch nichts? Nein? Nein. Nein. Wollen Sie vielleicht als Zeugen vernehmen, Inspektor? Wen? Ihren Wind? Nein, Mr. Buckley, den alten Buckley. Als Zeugen in der Mordsache Ob. Zeitungsüberschrift, sensationeller Fall. Edgar Allan Ob, das Opfer eines geträumten Mordes. Macht sich als Schlagzeile in den Zeitungen nicht schlecht, was? Und dann die Gerichtsverhandlung. Der Vorsitzende, Zeuge Buckley. Haben Sie in der Nacht vom 15. auf den 16. einen Schrei gehört? Zeuge Buckley, ich bin leider keine Radioantenne, Hoher Gerichtshof. Infolgedessen bin ich leider nicht imstande, einen Schrei über hunderte von Meilen zu hören. So spricht er, genauso, genauso. Gute Antwort, nicht wahr? Sehr gut. Hunderte von Meilen? Oder tausende von Meilen, was weiß ich. Wohin er gefahren ist, was weiß ich. Zu einem befreundeten Arzt, denke ich. Ach ja, richtig, richtig, ja, sehr richtig. Aber ich habe nicht die geringste Ahnung, wo der wohnt. Jedenfalls ist der alte Buckley nicht hier, das haben Sie doch gesehen. Und wenn er sich in seiner Angst in eine Streichholzschachtel verkrochen hätte, also Sie hätten ihn doch bestimmt gefunden. Der Polizei entgeht doch nichts. Wieso hätte Mr. Buckley sich verkriechen sollen? Hatte er Grund, die Polizei zu fürchten? Also er hatte durchaus keinen Grund, die Polizei zu fürchten. Durchaus keinen. Aber er fürchtete sich eben. Vielleicht fürchtete er sich vor diesem alten Haus. Vielleicht fürchtete er sich vor mir. Na, wie es eben so geht mit diesen alten, kranken Menschen. Vielleicht kommt er vor Angst überhaupt nicht mehr zurück. Na, also was geht's uns an? Na, trinken wir. Trinken wir, mein Herr. Prosit, Sergeant, Inspektor, Sie sollten es sich überlegen. So einen hervorragenden Whisky bekommen Sie nicht alle Tage vorgesetzt. Also bloß nicht mit Soda verdünnen. Da trinken wir noch einen guten Schluck auf die Erfolge der Polizei. Essen ist ein Bedürfnis des Leibes, trinken ist eins der Seele, sagt ein kluger Franzose. Ja. Naja, na Prost. Na trinken wir an. Sergeant, kommen Sie. Trinken wir auf. Na trinken wir aus. Auf gute Gesundheit und ein langes Leben. Da tue ich mit. Schmeckt immer besser. Aber Sie haben ja gar nicht mitgetrunken, Mr. Oak. Was horchen Sie denn nur wieder? Was ist nun mit diesem verdammten Wind? Ich glaube, Sie wollen uns foppen. Da geht ja überhaupt gar kein Wind. Was denn sonst? Da muss ich Ohrensausen haben. Leiden Sie öfter an sowas? Nein. Warum? Nein, Inspektor, ich bin kerngesund. Wenn alle Leute so gesund wären wie ich, dann würden alle Leute 100 Jahre alt. Was führt Sie eigentlich zu der Annahme, dass er, wie Sie eben sagten, überhaupt nicht mehr zurückkommt? Also wer nicht zurückkommt? Ja, dieser Mr. Buckley. Also immer wieder dieser Buckley. Lassen wir ihn doch endlich im Frieden. Ja. Was mich zu dieser Annahme führt? Also haben Sie noch nie gehört, dass man auf Reisen zu Schaden kommen kann? Zum Beispiel, es könnte doch sein, dass der alte Buckley unterwegs einen Autounfall hat. Demnach ist Mr. Buckley mit einem Auto fortgefahren. Also demnach ist Mr. Buckley durchaus nicht mit einem Auto fortgefahren. Ich habe ihn überhaupt nicht fortfahren sehen. Also verstehen Sie mich doch bitte. Ich will nur sagen, also wenn er mit einem Flugzeug gereist ist, kann er einem Flugzeugunfall zum Opfer fallen. Auf der Eisenbahn kann er einem Zusammenstoß umkommen. Jetzt seien Sie mal ganz, ganz ehrlich, meine Herren. Bitte. Sie hören nichts. Gar nichts. Was sollen wir denn nun schon wieder hören? Dieses verdammte Geräusch. Dieses verfluchte Sirren. Was ist das? Nein, nein, hören Sie nichts. Aber ich höre es doch. Aber ich höre es doch. Jetzt auch. Sie sind ja auf einmal ganz blass im Gesicht, Mr. O. Ist Ihnen nicht gut? Blass? Ich blass? Ich fühle mich ganz wohl. Das muss das Licht machen. Da müssen Sie sich täuschen. Allerdings, mir war einen Augenblick lang ein bisschen schwindelig. Vielleicht war der... Hab ich den Whisky nicht vertragen. Aber jetzt bin ich wieder ganz in Ordnung. Nun, dann sagen Sie mir doch, bester Mr. O., Warum ist denn nun nach Ihrer Meinung gerade dem Mr. Barclay auf seiner Reise ein Unglück zugestoßen sein? Aber, weil Sie es mit Ihrer ewigen Fragerei doch offensichtlich nicht anders wünschen. Er kann selbstverständlich auch auf eine ganz natürliche Weise ums Leben gekommen sein oder kommen. Es kann ihn einen Herzschlag treffen unterwegs. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Ich sagte Ihnen ja, der alte Barclay war verdammt schwach auf dem Herzen, ganz verdammt schwach. Sie brauchen mich gar nicht so forschend anzusehen, Inspektor. Ich sehe mehr und tiefer als Sie. Ich hatte mir seine Augen angesehen und konnte seine Krankheit von den Augen ablesen. Der alte Barclay litt an der Krankheit, die die Menschen seit der Vertreibung aus dem Paradies befallen hatte, an der Angst, an der alle Menschen so lange leiden werden, bis sie es fertig bringen, die Ursache ihrer Angst zu beseitigen. Dem alten Barclay ist die Angst aufs Herz geschlagen. Anderen schlägt sie auf die Nieren oder auf die Leber oder aufs Gehirn. Interessant, sehr interessant. Was habe ich denn für eine Krankheit, Mr. Ope, wenn Sie das an den Augen erkennen können? Stimmt. Ist da nicht jemand auf dem Flügel draußen? Das sind doch Schritte. Mr. Ope, ich glaube, Sie können tatsächlich keinen Whisky pur vertragen. Sie hören wahrscheinlich schon den Kater schleichen, den Sie morgen früh oder vielmehr heute früh haben werden. Also sagen Sie schon, was ich für eine Krankheit habe. Den Kater? Mein lieber Sergeant, als der Kater die Maus jagte... Mein Sergeant meint nicht den Mäusekater, er meint den weißen Mäusekater. Lassen Sie mich erst mal ausreden. Als der Kater die Maus jagte... Da sah der Kater plötzlich, Herr Inspektor, dass die Maus ein Tiger war. Und da zog der Kater den Schwanz ein und sagte höflich, entschuldigen Sie bitte, Herr Tiger, es war nur ein Versehen. Hübsche Geschichte. Ich kann viel mehr Whisky vertragen als die beiden zusammen. Man merkt es. Nichts merken Sie, gar nichts. Seien Sie still. Seien Sie mal ganz still. Sagen Sie doch was, Inspektor. Einbildung. Sie haben recht. Es muss Einbildung sein. Es ist mein eigener Herzschlag, der in meinem Kopf hämmert. Ich kann wirklich keinen Whisky pur mehr vertragen. Mr. Ope, Sie sagten vorhin, der alte Barclay war verdammt schwach auf dem Herzen. Soll das heißen... Stellt euch doch nicht länger! Ihr Schufte! Natürlich hört ihr das verdammte Pochen! Die ganze Zeit über habt ihr es gehört! Ich kann euer höhnischem Herzen nicht mehr sehen! Ich kann euer hämisches Grinsen, euer hinterhältiges Gelächter nicht mehr ertragen! Das heißt doch aufhören zu sagen! Aufhören! Aufhören! Aufhören! Aufhören! Ich gebe die Tattoo! Ja, brecht den Boden auf! Hier! Brecht auf! Reiß die Bänder weg! Hier kommt es! Die das verfluchte Schwarzmann-Herz, das mich verraten hat. Er ist ohnmächtig geworden. Oh. Oh. Oh. Das Auge. Deswegen musste ich es tun. Ich bin nicht verrückt, nur überreizt. Fürchterlich überreizt. Nerven wie Fetzen von Spinnweben. Überempfindliche Sinne. Schreiben Sie mit, Sergeant. Und doch habe ich ihn geliebt, den alten Mann. Ja, geliebt. Er hat mir nie was zuleide getan. Wenn Sie meinen, ich hätte es auf sein Geld abgesehen gehabt, in der Kassette und in seinem Zimmer. Alles noch drin. Nichts angerührt. Nichts angerührt. Nein, es war das Auge. Das linke Auge. Sein linkes Auge war wie ein Geierauge. Blau, mit einem scheußlichen Häutchen darüber. Immer wenn er mich damit ansah, lief es mir kalt über den Rücken. Es war blind. Sicher war es blind. Aber ebenso sicher konnte er damit sehen. Dinge, die wir mit sehenden Augen nicht sehen können. Und das wusste ich. Und das wussten sie. Und ich konnte das nicht mehr aushalten, auf die Dauer. Ich wäre verrückt geworden. Und deswegen beschloss ich, ihn zu töten. Sie sehen, meine Herren, ich bin ganz logisch, zwingend logisch. Ich war es auch in den Vorbereitungen zu meiner Befreiung. Befreiung? Ja. Es war eine Befreiung. 7 Tage vorher. Jede Nacht habe ich ihn beobachtet. Jede Nacht. Punkt 12. Wenn drüben die Glocke von St. Martin schlug, ging ich behutsam die Stufen der Treppe hinunter, drückte die Klinke vorsichtig und öffnete die Tür seines Zimmers. Weiter? Ich hätte über mich lachen können. So behutsam, so schlau, so lautlos schob ich meinen Kopf hinein. Langsam, ganz langsam, um den alten Barclay nicht zu wecken. Ich brauchte immer eine ganze Stunde, bis ich den Alten auf seinem Bett liegen sehen konnte. Das Auge war immer geschlossen. Immer. Aber das Auge war immer geschlossen. Ja, deswegen konnte ich es ja nicht tun. Ich wollte ja den Alten nicht umbringen, sondern nur das Auge, das grässliche Auge. Und dann? Was taten Sie am anderen Morgen? Andern Morgens ging ich immer in sein Zimmer. Sah ihn mutig ins Gesicht und erkundigte mich, wie er die Nacht verbracht hätte. Ja, das tat ich. Und dann kam die 8. Nacht. Ja, dann kam die 8. Nacht. In der 8. Nacht war ich ganz besonders vorsichtig beim Öffnen der Tür. Trotzdem muss er was gehört haben. Der alte Mann fuhr aus seinem Bett und schrie. Wer ist da? Ich verhielt mich ganz ruhig. Eine Stunde stand ich und bewegte keine Muskel. Und er musste ebenso unbeweglich in seinem Bett gesessen haben. Er lauschte. Ich hörte ihn lauschen. Nach einer Stunde gab er ein schwaches Stöhnen von sich. Ja, eine Stunde. Das wusste ich. Jetzt hat ihn die wirkliche Angst gepackt. Die große, die unnennbare, die namenlose Angst. Und dann? Dann sah ich gerade auf das Geierauge. Es war offen, weit offen. Noch nie hatte ich es so deutlich gesehen. Nur das Auge war da. Von dem Gedicht und der Gestalt des alten Barclay sah ich nichts. Und auf einmal schlug ein leiser, gedämpfter Ton an meine Ohren, wie eine Trommel, die mit umwickelten Schlägel geschlagen wird. Mich packte eine unbändige Grimm auf dies Getrommel, aber ich blieb ganz ruhig dabei, ganz ruhig, kaum, dass ich atmete. Plötzlich überkam ich eine rasende Wut auf die Angst des Alten. Sein Herz pochte immer lauter, immer lauter, immer lauter. Man musste es bald im Nachbarhaus hören, wenn ich diesem höllischen Getrommel nicht sofort ein Ende machte. Mit einem gellen Wutschrei. Und den hat sie gehört. Die Plissé-Blätterin. Ja. Sprang ich ins Zimmer. Er kreischte leise. Und dann hatte ich ihn auch schon unter dem Bettzeug. Als ich ihn aus dem Bettzeug herauswickelte, war er tot. Das Herz schlug nicht mehr. Und das Auge war zu. Fest. Geschlossen. Dann habe ich das Bett in Ordnung gebracht und den Alten hier hinaufgeschleppt. Hier, unter den Dielen. Ihr hättet ihn nie gefunden, wenn sein verdammtes Herz mich nicht verraten hätte. Haben Sie, Sergeant? Ja. Hier ist das Stenogramm, Inspektor. Ob. Unterschreiben Sie. Jetzt bin ich frei. Frei. Ja, Ob. Sergeant, legen Sie ihm Handschellen an. Wir brachten Das Herz des Mr. Barclay, ein Kriminalhörspiel nach einer Novelle von Edgar Allan Poe, von Peter Paul Althaus. Funkbearbeitung Kurt Götz Flug. Die Personen und ihre Sprecher waren Mr. Ope, Fritz Tillmann, der Inspektor Peter Sandberg, der Sergeant Heinz Detlef Jürgensen. Regie Kurt Götz Flug. Produktion Nordwestdeutscher Rundfunk 1951.